بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Herzlich willkommen liebe Geschwister zur letzten Sitzung über al-Ahadith al-Nawawiyya. Die Nawawi Hadithen, die 40 Nawawi Hadithen, weil wir jetzt heute machen wir den 13. und den 14. Hadith und dann haben wir alle 40 bzw. 42 Hadith von Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala besprochen. Der erste Hadith ist von Abu Hamza. Abu Hamza ist der Beiname von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Jeder, also viele Sahabe hatten Beinamen. Meistens der Beiname ist gemäß dem ältesten Sohn, den man hat. Also dein ältest, du hast drei Söhne. Jibril, Mikael, Israfil. So. Der erste ist Mikael, also heißt du Abu Mikael. Ja? Auch wenn das erste Kind ein Mädchen war, dann nimmt man in der Regel den ältesten Sohn und nicht das Mädchen. Weil es gilt als Aib ein bisschen. Das macht man nicht, dass man Mädchennamen als benutzt. Ja? Auch bei Frauen. Die Frau heißt in der Regel die Mutter von, zum Beispiel Aisha, hieß Abdullah. Die Mutter von Abdullah. Da hatte sie einen Sohn gehabt, der ist Abdullah. Nicht einmal hat sie einen Sohn gehabt, der ist Abdullah. Trotzdem hieß sie Abdullah. Und Abdullah ist ein Männername. Logischerweise. Hamza, Abu Hamza, Anas ibn Malik, ist der Diener des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Das heißt, er hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam immer zu dienen, immer zu helfen. Er sagte: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Keiner von euch glaubt, bis er für seinen Bruder dasselbe liebt wie für sich selbst. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht uns klar, und das sehen wir an vielen Hadithen, am vorigen Hadith und auch an diesem Hadith. Der vorige Hadith vom letzten Mal war: Zum guten Muslim sein gehört es, sich von Dingen rauszuhalten, die einen nichts angehen. Min husni Islam al-mar'i tarku ma la ya'ni. Hier sehen wir, liebe Geschwister, in vielen Hadithen, auch in Ayat, ist, dass die Sachen, die mit dem Herzen zusammenhängen, die größte Stellung einnehmen im Islam. Die größte. Und deswegen die ersten Ayat, die abgesandt worden sind, im Koran, war alle über Iman. Das Gebet kam erst viel später. Zakat kam erst viel später. Fasten kam erst in Medina. Zakat kam auch erst in Medina. Dschihad kam erst in Medina. Viele, viele Sachen. Die wichtigsten Sachen sind die, die mit dem Herzen zusammenhängen. Warum? Weil das hält ja gerade die Gemeinschaft zusammen. Und deswegen, heute der Khatib hat über welches Thema gesprochen? Über üble Nachricht. Über Riba. Warum? Warum ist die Riba so eine schlimme Sünde? Weil ja gerade diese Verbundheit, die zwischen mir und dir existiert, ich liebe dich für Allah und du liebst mich für Allah. Warum? Nicht wegen deiner schönen Nase, sondern weil du Muslim bist und ich Muslim bin. Kann sein, gestern du warst kein Muslim, hatten wir eine ganz andere Beziehung gehabt. Aber heute du bist Muslim, es gibt ganz andere Beziehungen jetzt. Tayyib, wenn jetzt aber zum Beispiel er irgendwas Schlechtes über dich erzählt und sagt der Bruder Adrahim, ne? Der raucht und der trinkt und der weiß nicht was und der hat schlechte Freunde und ganz, ich muss aufpassen, der hat zwar Tauba gemacht, aber der war im Gefängnis, weil er gestohlen hat und betrogen hat und Drogen gemacht. Was soll ich denken über den Mann jetzt? Ich meine, es war schön, dass er Tauba gemacht hat, aber vielleicht wird er ja rückfällig, ne? Deswegen muss man sehr aufpassen, was man über andere Menschen erzählt, ja? Oder umgekehrt, der erzählt, ja, der Imam, der ist zwar schön gut, predigt zwar, aber der macht das und das und das und das und das und das und das. Und schon ist die Beziehung eigentlich kaputt und wir denken schlecht übereinander, wir vertrauen uns nicht mehr, wir laden uns nicht mehr gegenseitig ein, wir mögen uns nicht mehr, die Liebe ist weg. Eigentlich ist der Islam mehr oder weniger dann schon weg. Und deswegen ist die Riba so eine üble Sünde, die man dringend vermeiden muss und bekämpfen muss. Und derjenige, der sich daran gewöhnt hat, Riba zu machen, der muss sich wieder daran gewöhnen, es abzuschalten. Und das klappt auch. Das klappt auch. Besonders wenn man Geschwister hat, die einem immer wieder helfen und daran erinnern, dass man nicht so etwas macht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Keiner ist von euch gläubig, bis er nicht für seinen Bruder dasselbe wünscht wie für sich selbst. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn jemand Riba macht oder ähnliches, dass er Kafir ist. Dass die Gelehrten sagen, das ist nicht damit gemeint. Aber gemeint ist, wenn du zusammen sein möchtest im Paradies mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und in Jannah kommen möchtest, ohne 50.000 Jahre lang gequält zu werden, ohne im Grab bestraft zu werden, ohne von Allah subhanahu in diesem Leben bestraft zu werden, dann mach keine Riba, dann mach nichts Verbotenes, dann mach nichts, was du nicht gerne hättest, was dein Bruder auch nicht gerne hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ, wer von euch vom Hölle entrückt, von der Hölle entrückt werden möchte, وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ, und ins Paradies eingelassen werden möchte, فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, der soll sterben, während er an Allah und den jüngsten Tag glaubt. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ, und er soll die anderen so behandeln, wie er selbst gerne behandelt werden möchte. Das ist genau das gleiche, genau der gleiche Hadith, wie wir heute haben. Surat al-Mutaffifin. Allah sagte, وَيْلٌ لِلْمُتَفِّفِينَ. Lesen wir im Koran, wo wir auch wieder finden, dass die Geschwisterlichkeit, liebe Geschwister, in Frage gestellt ist, wenn man andere Menschen anders behandelt, als man gerne behandelt werden möchte. Allah sagte, wehe denjenigen, die das Maß verkürzen. Wenn sie also messen, wenn sie wiegen, wenn sie irgendwas machen, dann geben sie den anderen nicht ihr vollkommenes Recht. Die, wenn sie sich von den Leuten zumessen lassen, volles Maß verlangen. Stell dir vor, du gehst zum Gemüsehändler und du kaufst Obst und dann wird mit den Gewichten abgewogen und das Gewicht ist nicht gleich, sondern es ist zu deinem Nachteil. Dann sagst du, stopp, Moment, das ist unfair. Und dann jedoch, wenn sie es ihnen ausmessen oder auswägen, verkürzen sie es. Das heißt, wenn es um andere geht, dann ist ihnen egal. Da verwenden sie vielleicht sogar Gewichte. Natürlich, heutzutage gibt es nicht mehr. Also kaum mehr. Nicht mehr, weiß ich nicht, aber kaum mehr. Aber früher, damit du wusstest, wie schwer diese Wassermelone ist, musstest du ein Gegengewicht auf der anderen Seite machen. Weil dieses Gegengewicht, da steht drauf, dass 1 Kilo, 2 Kilo, 3 Kilo, 4 Kilo, aber das kann ja auch ein paar Gramm mehr oder weniger sein. Und wer soll denn das überprüfen? Wer kann denn so genau schätzen, dass er genau weiß, das sind 2 Kilogramm oder 1900 Gramm? Also das ist schwierig zu schätzen, es sei denn, man kennt sich wirklich gut aus. Und deswegen, liebe Geschwister, sagte Allah subhanahu wa ta'ala gleich danach, für die Leute, die sowas machen, glauben sie denn nicht, dass sie auferweckt werden? Glauben sie wirklich, Gemeinde, glauben sie wirklich, dass diese Sünde, die sie machen, keiner wird das sehen? Das wird nicht hervorgebracht werden. Das wird nicht eines Tages in einem Platz, an dem sich alle Menschen treffen, nochmal neu abgewogen, um zu sehen, wer recht hat und wer nicht. An einem großen Tag, an dem die Menschen vor dem Herrn der Welten stehen werden. Insofern ist keiner gläubig, bis er nicht seinen gläubigen Bruder dasselbe wünscht wie sich selbst. Egal, ob es um Religion geht oder diesseitiges Leben. Religion ist klar, weil es gibt doch sowieso keinen Neid. Also ich meine, wenn du zum Beispiel nachts viel betest, warum sollst du nicht deinem Bruder auch wünschen, nachts viel zu beten? Wenn du zum Beispiel jedes Jahr Hajj machst, Alhamdulillah, Platz gibt es immer für jemanden noch bei der Hajj. Warum wünschst du nicht deinem Bruder auch zu Hajj zu gehen? Warum solltest du ihm das missgönnen? Warum solltest du ihm das nicht gönnen? In diesseitigen Dingen, alles, was dein gläubigen Bruder oder was dich erfreut, soll auch deinen Bruder erfreuen. Das heißt, wenn dein Bruder etwas Gutes bekommt, eine Arbeit, für die du dich auch selbst freuen würdest, freu dich für ihn. Das ist ein Zeichen von Iman. Dass dein Herz frei ist von jeglichem Groll und Hass und Betrug oder ähnlichem. Das ist ein Zeichen von Iman. Denn auf der anderen Seite, Neid, Hasad, ist ein Zeichen, dass dein Iman nicht vollkommen ist. Weil Neid heißt ja, dass du der Person nicht gönnst. Du möchtest nicht, dass er das hat. Du würdest dir wünschen, dass er das nicht bekommen hätte, was er bekommen hat. Das nennt man Hasad. Und wieso ist Hasad so schlimm? Warum ist Neid so schlimm? Weil derjenige, der deinem Bruder das Gute gegeben hat, zum Beispiel viel Geld gegeben hat, wer ist das gewesen? Von Allah. Allah ist doch derjenige, der ihm das gegeben hat. Also wen willst du kritisieren letztendlich? Wen willst du letztendlich kritisieren? Allah subhanahu wa ta'ala, willst du Allah vorwerfen, dass er jemandem was gegeben hat? Also wie kannst du dich dann darüber ärgern? Im Gegenteil, du freust dich, weil wenn es dir gegeben würde, würdest du dich auch freuen. Und du weißt ja auch, dass Allah imstande ist, dir das Gleiche zu geben. Also wo ist das Problem? Soll Allah doch jedem geben, wie viel er will. Aber die Frage ist doch, was er uns gibt, oder? Damit müssen wir richtig umgehen. Gibt er uns viel, müssen wir dankbar sein. Gibt er uns wenig, müssen wir geduldig sein. Dann geht es uns immer gut. Ebenso, wenn du deinen Bruder siehst, er macht was falsch. Die erste Reaktion von vielen Leuten ist leider, A'udhu billah, guck mal, was der da macht. Guck mal, der schaut einer Frau hinterher. Statt dass du deinem Shaitan oder seinem Shaitan hilfst, dass er die Sünde weitermacht. Und statt dass du über ihn schlecht sprichst. Und statt dass du anderen Leuten sagst, was er alles schlecht macht, damit er weiter schlecht macht, hilf ihm doch lieber, der Sünde aus dem Weg zu gehen. Oder bist du perfekt? Ja? Also man muss immer sich versetzen in die Lage des anderen. Hättest du gerne, dass dein Bruder über dich etwas Schlechtes sagt? Bestimmt nicht, fertig. Also verdeck die Sünde. Sprich nicht darüber. Hilf ihm. Hilf ihm, je nachdem, was er falsch gemacht hat, hilf ihm, dass er diese Sünde nicht mehr begeht. Dieser Hadith, über den kann man lange sprechen. Okay? Aber machen an dieser Stelle Stopp, weil wir möchten noch einen anderen Hadith besprechen. Zwar der 14. Hadith und letzte Hadith von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, er sagte auf Arabisch erst einmal: La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: al-thayyibu al-zani wal-nafsu bin-nafs wal-tariku li-dinihi al-mufariqu lil-jama'a. Das Blut eines gläubigen Menschen ist nicht erlaubt, außer in drei Fällen: jemand, der verheiratet war und Zina begeht, Seele um Seele, und derjenige, der seine Religion verlässt und sich von der Gemeinschaft abspaltet. Dieser Hadith ist ebenfalls muttafaqun alayh, das heißt bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Ich möchte zu Beginn betonen, dass der Hadith, das erste Augenmerk, auf das man sich konzentrieren soll bei diesem Hadith, ist es der erste Teil oder der zweite Teil? Was ist das Wichtigste? Der erste. Barakallahu fik, Alhamdulillah, hast du diese Lage gerettet. Der erste Teil, das ist entscheidend. Wenn jemand jetzt denkt, wir werden jetzt lange sprechen über Strafgesetze im Islam oder sowas, ist überhaupt nicht die Sache. Und ist überhaupt nicht das Ziel von Imam al-Nawawi. Weil Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, hat 42 Hadithe in seinen 40 Nawawi eingetan. Warum? Weil er sagte, diese Hadithe sind die wichtigsten für jeden Muslim zu wissen. Und der erste Teil des Hadith ist der entscheidende. La yahillu, es ist nicht halal, das Blut eines Muslims, Punkt. Darum geht es. Und hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam betont, wie gefährlich es ist, dass man das Blut eines Muslims vergießt. Gleich. Wie gefährlich es ist, dass man das Blut eines Muslims vergießt. Und dazu gehört natürlich alles, was dazu führt. Das heißt, es kann sein, ein Mensch im schlimmsten Fall, wa'adhu billah, tötet einen anderen. Das ist eine der grausamsten Taten überhaupt. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran klar gesagt, die Hölle angedroht hat für jemanden, der einen anderen Menschen vorsätzlich tötet. Und dazu gehört alles, was dazu gehört. Das heißt, auch wenn jemand dabei hilft, wenn jemand eine Stimmung verursacht, dass jemand anderes getötet wird, wenn jemand dabei mit Wort hilft oder mit Schreiben hilft oder ähnlich, egal wie, wenn jemand dabei hilft, dass ein anderer Mensch getötet wird, der hat mitgemacht. Weil es geht nicht immer um das direkte Töten. Stell dir mal vor, einer sperrt einen anderen ein und schmeißt ihm eine Kobra mit rein. Kobra ist eine ganz giftige Schlange. Ja? Dann sagt er, ich habe ihn nicht getötet. Ich bin unschuldig. Nee, du hast die Schlange reingetan und die Schlange hat getötet. Hast du recht. Aber die Schlange können wir nicht vor Gericht stellen. Der Einzige, vor Gericht stellen können, ist dich. Ja? Deswegen also, wenn man dazu beiträgt, dass ein Mensch oder also Billah sein Leben verliert, wird man genauso vor Allah subhanahu wa ta'ala, sagen wir mal, fast genauso zur Rechenschaft gezogen. Je nachdem, wie stark man natürlich mitgewirkt hat. Aber heutzutage geht es ja mit Knopfdruck sogar schon. Heutzutage braucht man nur, die schicken teilweise Drohnen. Drohnen sind Flugzeuge nicht bemannt, ja, über irgendwo hin, schmeißen was runter und schon Menschen sind gestorben. Hat jemand direkt getötet? Nein. Er hat nur etwas geschickt, so ein Gefährt, Flugzeug oder ähnliches. Ja. Ist genauso Mord, zweifellos. Ja. Und das Tolle am Islam ist, die islamischen Regeln, das Verbieten von Töten und so weiter, es gilt überall. Und wir sind nicht so wie andere Menschen. Wir sagen nicht, in unserem Land dürfen wir nicht töten. Aber anderswo dürfen wir. Es gibt Gemeinschaften, die machen das. Es gibt auch Gemeinschaften, die weniger als das machen, aber auch katastrophal ist, manche Leute verbieten Zinsen. Aber sie sagen, wenn es mit anderen ist, dann ist okay. Aber nicht mit Leuten von mir. Ja? Im Islam, alhamdulillah, gibt es so etwas nicht. Wenn etwas verboten ist, ist es verboten. Warum soll es mit bestimmten Leuten erlaubt sein, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es allgemein gehalten verboten hat? Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Menschengruppen ausgenommen aus diesem Hadith, die natürlich, das ist eine Sache nicht von einem Menschen, der es einfach das alleine umsetzt, sondern das ist eine Sache des islamischen Richters. Der muslimische Richter entscheidet in bestimmten Fällen. Im Islam ist es so, wir glauben an die Gerechtigkeit. Wir glauben an die Gerechtigkeit, ja auch an die Barmherzigkeit, aber bedingt. Barmherzigkeit für den, der es verdient, und Gerechtigkeit für den, der es verdient. Und deswegen gibt es Menschen, wir glauben, es gibt nichts Gerechteres für einen Menschen, der absichtlich einen anderen getötet hat, als dass er ebenfalls diesen Tod zu spüren bekommt. Und das ist eine Sache, die jeder gesunde Menschenverstand nachvollziehen kann. Jeder gesunde Menschenverstand kann das nachvollziehen. Und außer dass Alhamdulillah im Gegensatz zur Botschaft von Musa, von Moses alaihissalam, von den Juden damals, in unserer Religion, sie vereint quasi das israelische Gesetz mit dem von Isa alaihissalam. Das Gesetz von Musa verlangt die Wiedervergeltung. Jemand hat getötet, muss getötet werden. Fertig. Das Gesetz von Isa, so wird erzählt, verlangte Verzeihen. Du musst verzeihen. Das Gesetz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natürlich alles kommt von Allah, denn es authentisch überliefert ist, alles kommt von Allah, vereint das eine mit dem anderen. Wenn jemand getötet ist, dann ist die Verwandten des Getöteten, sie haben das Recht zu verzeihen und sie haben das Recht auf Wiedervergeltung, wie sie möchten. Ja? Und deswegen, alhamdulillah, der Islam vereint Gerechtigkeit mit Barmherzigkeit. Andere Menschen, Extremisten, sie sehen nur Gewalt. Bei ihnen gibt es kein Verzeihen. Und andere Extremisten, sie sehen nur Barmherzigkeit. Und sie sehen keine Gerechtigkeit. Das ist eigentlich eine lügnerische Barmherzigkeit, keine echte Barmherzigkeit. Insofern, alhamdulillah, dass Allah azawajal uns zum Islam geleitet hat, der die Gerechtigkeit in Wirklichkeit ist. Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns bei, dass das Blut eines Menschen ist unantastbar. Es darf nicht vergossen werden. Und das meiste Blut, was auf der Welt vergossen wird, ist zu Unrecht, zweifellos. Kein Mensch zweifelt daran, dass das meiste zu Unrecht ist. Aber die Menschen werden auferstehen und die Menschen werden, der Ermordete wird sich bei Allah subhanahu wa ta'ala eines Tages beschweren. Und er wird sagen, oh Allah, frag den da, der hat mich getötet, frag ihn, warum hat er mich getötet. Das heißt, wenn jemand so etwas tut, er darf nicht denken, dass er davon kommt. Und deswegen nur mit dem Iman an Akhira, nur mit dem Iman an Al-Akhira, an den jüngsten Tag, funktioniert das Zusammenleben. Nur. Ohne Iman an Akhira, wenn du nicht an das Jenseits glaubst und du bist mächtig und du bist stark und du hast alles im Griff, du machst, was du willst. Und deswegen nur mit Iman an Akhira kann es Gerechtigkeit auf dieser Welt geben. Ohne Iman an Akhira siehst du, was passiert. Brauchst du dich nur umgucken. Menschen werden getötet von anderen, die nicht daran glauben, aufzuerstehen und nicht daran glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala jede Handlung von ihnen sieht. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.